bin reich, Mutter, weil ich lieb, Schwester, und das Leben, Bruder, meint es gut mit mir. Zwar ich hab kein Geld, Onkel, aber unverschämt viel Charme, Tante, und verrückte Ideen, ich bin arm und doch so reich. Ich hab mein Haar und meinen Kopf mit seiner Stirn und Ohren dran und drin ein Hirn. Ich hab ein Kinn und einen Mund mit Zähnen drin. Ich hab mein Fleisch, ich hab mein Blut, ich hab mein Herz und das ist gut. Ich hab das, was ich brauch als Mann. Naja, und dann, worauf man sitzen kann. Ich hab den Leib und Beine dran und Füße nicht zu kleine dran. Hab das, was ich zum Leben brauch, und eine Seele hab ich auch. Ich bin reich, Mutter, weil ich leb, Schwester, und das Leben, Bruder, meint es gut, gut, meint es gut mit mir. Zwar ich hab kein Geld, Onkel, aber unverschämt wie Charme, Tante. Und auch Zahnweh und Sorgen hab ich wie ihr, wie ihr. Ich hab ein Paar und meinen Kopf mit seiner Stirn und Ohren dran und drin ein Hirn. Ich hab ein Kind und einen Mund mit Zähnen drin. Ich hab mein Fleisch, ich hab mein Blut, ich hab mein Herz und das ist gut. Ich hab das, was ich brauch als Mann. Na ja, und dann, worauf man sitzen kann. Ich hab den Leib und Beine dran und Füße nicht zu kleine dran. Hab das, was ich zum Leben brauch, und eine Seele hab ich auch. Ich bin reich und ich freu mich, weil ich mein Leben, Leben, Leben, Leben, Leben, Leben, Leben. Und weißt du, was du noch hast, mein Lieber? Nerven. Ja, ich sag es jedem auf dieser Welt, Mutter. Ja, ich sag es jedem auf dieser Welt, Schwester. Ob ihr das begreift, das ist mir gleich, Bruder. Ich sag's der ganzen Welt, ich bin reich.